Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo ihr Lieben, das Jahr 2024 ist vorbei und wir sind in 2025 angekommen. Ihr hört den libertären Podcast und habt damit sicher einen guten Start ins neue Jahr. Zumindest wünschen wir euch das. Wie immer haben wir ein paar schicke Autos für euch in petto. Es geht diesmal um Uri Jalloh und eine Karte mit gefährlichen Orten. Also seid gespannt. Wenn ihr uns nicht nur online hören wollt, dann schaltet doch am 15. Januar das Radio ein. Wie jeden dritten Mittwoch im Monat sind wir von 21 bis 22 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam zu hören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und suchen auch wieder Leute, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Meldet euch doch einfach per Mail unter aradio-berlin@riser.net oder auf Mastodon unter aradio-berlin. Holt außerdem schnell eure Kalender raus und tragt euch den 8. Februar ein. Wir feiern unseren Geburtstag mit euch bei einer fetten Karaoke-Party im Fischladen. Jetzt geht's aber los mit den News. Herzlich willkommen zum Anarchist Newsroom. Mit dem Blick auf den Dezember und den Anfang des Januars im Jahr 2025. Wir schauen heute mit einem besonderen Blick auf die Situation in Syrien nach dem Sturz des dortigen Regimes und der Flucht des Assad-Clans. Wir wollen hier einige Nachrichten aus Syrien teilen, die anarchistische Genossinnen aus und über Nordostsyrien heraus verbreiten. Wir verlinken euch den entsprechenden Mastodon-Link in den Shownotes sowie einige andere interessante Links zum Thema. Zwischen dem 28.12. und dem 4.1.2025 in Nordostsyrien, Manbij Front. Die SDF wehrten einen massiven Angriff ab, bei dem 72 dschihadistische Kämpfer getötet wurden. 11 SDF-Soldaten wurden dabei ebenfalls getötet. Die Türkei bombardiert weiterhin das Gebiet und den bereits schwer beschädigten Tischrin-Staudamm. SDF bedeutet was? SDF ist die Militärkoalition zur Verteidigung Nordostsyriens, die syrischen demokratischen Kräfte. SNA Befehl zum Töten. Angeblich wurde ein internes Informationsschreiben an die Militärpolizei der SNA und mehrere ihrer Milizen geschickt. Der Brief fordert sie auf, jeden Verräter hinzurichten, der versucht, zum Feind überzulaufen oder beim Versuch, erwischt zu werden. SNA, bitte um kurze Aufklärung. SNA, das ist die von der türkischen Regierung aufgestellte islamistische Söldnertruppe, die sogenannte Nationale Syrische Armee. Aus Syrien, mörderische Vergangenheit des Justizministers. Shadi al-Waisi wurde kürzlich zum syrischen Justizminister ernannt. Er wurde aber bereits 2015 in einem verifizierten Video aus Idlib eindeutig identifiziert. In dem Video wird eine Frau mitten auf der Straße von bewaffneten Männern durch einen Kopfschuss hingerichtet, nachdem Shadi al-Waisi einen gerichtlichen Satz von einem Smartphone vorgelesen hat. HTS-Sicherheitsoperationen. HTS-Militärangehörige führten nach dem Alawiten-Protest letzte Woche mehrere Razzien und Sicherheitskontrollen durch. Einige dieser Razzien entwickeln sich zu Zusammenstößen, nachdem sie auf bewaffneten Widerstand gestoßen sind, angeblich von Anhängern des alten Regimes. Darf ich nochmal kurz nachfragen? Du weißt schon. HTS? Ja, HTS, das sind die Truppen der Interimsregierung. Die Hayat Tahrir al-Sham. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet von den Razzien mehr als 100 Festnahmen. Einige Berichte deuten auf summarische Hinrichtungen vieler von ihnen hin. Zusammenstöße im Umland von Manbij. Im Umland von Manbij kam es weiterhin zu schweren Zusammenstoßen, wofür die SDF, ihr wisst schon, die demokratischen Kräfte, sich gegen die SNA, die türkisch-islamistischen Offensiven, rund um die Kiriskoa-Brücke und den Tischrin-Staudamm behauptete. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge der türkischen Stellvertretertruppen wurden zerstört. HDS-Regierung. Das Kabinett der Übergangsregierung wird mit HDS-Führungskräften und engen Kreisen von Ahmed al-Sharaa besetzt, der de facto als Präsident Syriens fungiert. Namen wichtiger dschihadistischer Kämpfer werden als Leiter von Ministerien und anderen wichtigen staatlichen Institutionen veröffentlicht. Al-Sharaa kündigt außerdem an, dass HDS im Rahmen des Übergangsprozesses aufgelöst werde. Wahrscheinlich ist das eine Strategie, um das Terroretikett loszuwerden und als neue Regierung Legitimität zu erlangen. Wiederaufleben des IS. ISIS hat seine Aktivitäten verstärkt und Sicherheitskontrollpunkte in vielen verschiedenen Teilen Syriens sowie im Irak angegriffen. Sie verbreiteten ebenfalls einen Aufruf an ihre Anhänger, Anschläge in den USA, Europa oder Israel zu verüben. Unterdrückung von Minderheiten. Die Proteste, die in mehreren Städten nach der Schändung des Grabes eines historischen alawitischen Gelehrten ausbrachen, wurden mit militärischer Unterdrückung beantwortet und es wurden große Konvois von HTS-Kämpfern geschickt, die Proteste aufzulösen. Es wurde von einigen Zusammenstößen mit bewaffneten Demonstranten berichtet. Die Drusengemeinschaft erklärte außerdem ihre Absicht, ihre Milizen nicht in die neue syrische Armee zu integrieren und widersprach damit der Forderung der Übergangsregierung, alle Waffen an die Übergangsregierung abzugeben. Zurück nach Nordostsyrien. Schwere Zusammenstöße in der Euphrat-Region am 7. und 8. Januar. Die SDF leisteten Widerstand gegen Angriffe auf den Tischrin-Staudamm und zerstörten dabei 12 Militärfahrzeuge. Ein türkischer Luftangriff traf einen Internetturm in der Nähe von Kobani, 3 SDF-Panzer und die Infrastruktur des Tischrin-Staudamms. Diese Angriffe fallen mit Bodenangriffen von der Türkei unterstützten SNA-Söldnern zusammen. Es kommt weiterhin zu heftigen Auseinandersetzungen. Der Tischrin-Staudamm steht kurz vor dem Bruch. Reparaturen waren während der anhaltenden Bombardierungen durch türkische Drohnen nicht möglich. Was würde das bedeuten? Damm droht zu brechen, was eine Überschwemmung von 2 Milliarden Kubikmetern Wasser zur Folge hätte, die eine gewaltige humanitäre und ökologische Katastrophe verursachen würde. Und strategisch? Es würde auch die SDF-Truppen im Umland von Manbij abschneiden. Da Kereskoa und Tischrin die einzigen Brücke über dem Euphrat in der Nähe von Manbij sind. Ziviler Widerstand in Tischrin. Die DAANIS fordert die internationale Koalition und die Vereinten Nationen auf, einzugreifen, um den Tischrin-Staudamm zu schützen. DAANIS war wiederum wer? Das sind die Democratic Autonomous Administration of North and East Syria, der politische Körper sozusagen in Zusammenarbeit mit dem SDF. Ein Zivilkonvoi aus verschiedenen Kantonen Nordsyriens reiste ebenfalls dorthin, um gegen die Angriffe zu protestieren und den Damm zu verteidigen. Der Konvoi wurde unterwegs von einer türkischen Drohne getroffen, fuhr aber weiter und konnte schlussendlich den Tischrin-Staudamm erreichen. Omar Aziz war ein syrischer Anarchist, der eine wichtige Rolle in der syrischen Revolution spielte. Er kehrte 2011 nach Syrien zurück, um sich der Revolution anzuschließen, wurde jedoch gefangen genommen und in die brutalen Gefängnisse des Regimes geworfen, die ihm das Leben kosteten. An diesem 16. Februar, dem 12. Jahrestag seines Todes in den brutalen Gefängnissen des Regimes, feiern wir das Leben und die Revolution. Omar Aziz und sein Vermächtnis sind nicht vergessen. We say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. We have secrets, we have treasures, we have our plans, but they can never be measured by the ways of consequence. 'Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So though we burn, no encrypt our messages and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. Cause those outside our circles are always the enemy to us. And we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. I see that you've been beaten. I see the cut you deep into your very existence. If you need to take some time, if you need to get away, we can all work together to find somewhere warm and try to stay. This will never be safe, this will never be easy. We will need to call our parents to let them know we're still breathing. But if we hold each other near every step of the way, then maybe it'll be better, maybe it'll be better. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. Das war System Failure mit Stick Together. Was vielleicht auch ein gutes Motto für das neue Jahr wäre. Am 7. Januar vor 20 Jahren verbrannte Uri Jalloh in Dessau in Sachsen-Anhalt in seiner Zelle. Noch immer weigern sich die Behörden allerdings, diesen Mord aufzuklären. Das Morgenmagazin von Radio Korax hat das zum Anlass genommen, mit der Initiative Uri Jalloh über die aktuellen juristischen Schritte und die Gedenkveranstaltung in Dessau zu sprechen. Ich spreche jetzt mit der Initiative hier in Gedenken an Uri Jalloh, die seit 20 Jahren für die Aufklärung des Tathergangs des Todes von Uri Jalloh, für Gerechtigkeit und eine Entschädigung kämpft. In den letzten 20 Jahren hat sich aber gezeigt, dass alle Behörden durch alle Instanzen sich weigern, den Fall von rassistischer Polizeigewalt aufzuklären. Mit der Kampagne Break the Silence informiert die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh die Öffentlichkeit über den politischen und juristischen Prozess, organisiert Anwältinnen und steht mit der Familie und den Angehörigen in Kontakt. Ich bin jetzt hier telefonisch verbunden mit Nadine von der Initiative. Blicken wir jetzt nochmal zunächst auf den juristischen Prozess, vielleicht um die Aufarbeitung des Falls. Es hat sich ja gezeigt, dass eigentlich keine Instanz der deutschen Justiz daran interessiert ist, den Fall tatsächlich nach objektiven Gesichtspunkten aufzuklären. Im Juli 2023 hat dann der Bruder von Uri Jalloh, Mamadou Diallo, Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Wo steht denn aktuell der juristische Prozess um die Aufklärung des Todes? Ganz vorweg nochmal, weil du gerade gesagt hast, wir fordern. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns zu betonen, dass wir aufgehört haben zu fordern, seit spätestens 2012 mit dem Urteil am Landgericht Magdeburg, wo der Dienstgruppenleiter zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt wurde und Mord gar kein Thema war und die Brandursache nicht geklärt war. Da haben wir verstanden, dass wir nicht mehr fordern müssen und brauchen, weil von wem fordern wir was, und haben dann die Aufklärungsarbeit selbst in die Hand genommen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir sämtliche Prozesse, juristischen Prozesse in Deutschland durchlaufen sind, um dann quasi zum EGMR zu gehen. Und wir haben leider die Nachricht erreicht, uns hat die Nachricht erreicht vom EGMR, dass die Klage abgelehnt wurde von Saliou Diallo. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Frist nicht eingehalten wurde. Die Anwältin der Familie hat ein Datum genannt, einen Tag zu spät war. Was damit zusammenhängt, dass wir beim EGMR eine Frist hatten von 4 Monaten und der Abgabetermin fiel auf einen Sonntag und die Anwältin ist irrtümlich davon ausgegangen, dass ich das dann um einen Werktag verschiebe, also auf den nächsten Werktag, wie es im deutschen Recht halt üblich ist. Das ist beim EGMR nicht der Fall und so kam es halt dazu, dass wir die Klage 24 Stunden zu spät eingereicht haben und die deshalb abgelehnt ist. Das heißt, dass halt juristisch gerade alles quasi durch ist, was aber nicht heißt, dass die Aufklärungsarbeit aufhört. Denn Mord verjährt ja nicht und wir arbeiten auch im Rahmen vom Recherchezentrum am Uwe-Jallo-Komplex an der Aufklärung des Komplexes. Und da ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was im letzten Jahr erreicht wurde, dass wir Beweise bringen konnten mit dem Recherchezentrum, dass Hans-Jürgen Rose von mindestens 4 Polizeibeamten im Polizeirevier Dessau schwer misshandelt und dann auf die Straße gelegt wurde und an seinen Verletzungen gestorben ist. Der Familie Rose wurde Anzeige erstattet gegen 4 Polizeibeamte. Und diese Anzeige wurde beim Generalbundesanwalt gestellt, weil sie in den Uwe-Jallo-Komplex fällt. Und der GBA hat quasi seine Zuständigkeit abgegeben und weitergeleitet an die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Die hat das abgegeben an Halle. Und so wird gerade der Fall von Hans-Jürgen Rose 1997 quasi im Polizeirevier Dessau mit großer Wahrscheinlichkeit gut gefoltert wurde, in der Staatsanwaltschaft Halle bearbeitet. Und das heißt, wenn jetzt, je nachdem, was dabei rauskommt, in Halle, dass dann auch eben die anderen Verfahren wieder aufgenommen werden. Ja, also der Fall von Mario Wichtemann und auch von Uwe Jallo. Inwiefern würdest du denn sagen, dass bei dieser schleppenden vielleicht Aufarbeitung oder fehlenden auch im Wille nach Aufarbeitung jetzt im Fall von Uwe Jallo auch strukturelle Mängel und Dynamiken die Verhinderung der strafrechtlichen Aufklärung begünstigen? Wie wurde der Fall von Uwe Jallo vertuscht? Ja, also das fing an am 7.1., wo das LKA von Magdeburg nach Dessau geschickt wurde zur Tatortarbeit oder Tatortsicherung. Und im Prinzip wurde da der Tatort gesäubert, also nach Maßstäben gearbeitet, die so eigentlich also nicht üblich sind. Also was da passiert ist, schon am 7.1., ist eigentlich nur die Schlussfolgerung zu, dass da quasi schon Anweisungen gab in dem Moment, dass nicht rauskommen darf, was da eigentlich passiert ist. Und man wusste ja von Anfang an, dass es schon 2 Tote in diesem Revier gibt, 1997 und 2002. Also, dass da ein weiteres Verbrechen passiert ist, war ja den beteiligten Ermittlungsbehörden und denjenigen, die das da entschieden haben, was da passieren soll, das war ja schon klar. Das ist ja nicht irgendwie ein unbeschriebenes Blatt, dieses Polizeirevier gewesen. Und wir sind der Meinung, dass der Mord an Uri auch nur möglich war, weil eben diese anderen beiden Morde und vor allem der erste uns bekannte Mord 1997 dem Rose gedeckt worden war. Und das hat eine Systematik, die wir eigentlich über die Jahre ziemlich gut herausgearbeitet haben und an den verschiedenen Punkten mit verschiedenen Gutachten auch belegen konnten, beziehungsweise diese Hypothese der Selbstentzündung sehr gut widerlegen konnten und auch widerlegen konnten oder belegen konnten, dass diese Ermittlungsarbeit systematisch fehlerhaft geführt wurde. Bei allen drei Taten oder ja Todesfällen, die du auch schon angesprochen hast, also bei Hans-Jürgen Rose, Mario Wichtermann und Uwe Jallo, ist ja ein Polizeibeamter mit dabei, Andreas S., der auch von allen Instanzen freigesprochen wird. Ihr habt es euch jetzt dann auch zur Aufgabe gemacht, die Ermittlungen zu prüfen, inwiefern die Ermittlungen durch Falschbehauptungen, Manipulation und von Beweismitteln und der Ausübung von Druck gegen ZeugInnen verhindert wurde. Wie weit ist denn da die internationale unabhängige Kommission in den Prüfungen? Na, die Kommission arbeitet ja quasi mit dem, was wir der Kommission geben. Also geprüft wird das an sich im Moment alles vom Recherchezentrum. Also es sind halt Leute, die von der Initiative sozusagen einen Schritt weitergegangen sind und eine unabhängige Ermittlungsstelle gegründet haben, letztes Jahr im Aufbau sind, wo es eben genau darum geht, diese Fälle, ungeklärte Polizeimorde oder ja einfach Menschen, die auf ungeklärte Weise durch Polizei ums Leben gekommen sind, anzunehmen und zu gucken, was ist da eigentlich los. Und alles mit den Mitteln und mit den Praktiken, die wir uns in der Uwe-Jallo-Initiative bei der Aufklärungsarbeit angeeignet haben. Und die Kommission wird eigentlich informiert und gibt dann Statements oder unterstützt auch durch ihr bestimmtes Know-how. Aber die Arbeit an sich, die machen wir. An und für sich ist wahnsinnig viel, auch durch den Fall von Hans-Jürgen Rose jetzt klar geworden. Nämlich wir konnten eine Manipulation der Ermittlungsakten nachweisen, also die wir im Fall von Uri jetzt erstmal so nicht nachweisen konnten. Und damit müssen sie sich beschäftigen, damit muss sich die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Und sie müssen einfach agieren und handeln und zeigen, dass wir sie da nicht einfach drüber hinweggehen können. Wo steht ihr denn in der Forderung oder ja, wie ist die Perspektive in der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auch in Sachsen-Anhalt zu den Todesfällen? Ja, die Debatte, die wurde ja 2018, 19 bis 21 geführt. Also natürlich muss es einen Untersuchungsausschuss geben im Landtag. So, dieser wurde ja abgelehnt. Die Linke hatte den immer wieder beantragt oder hat dafür gekämpft, dass es einen geben würde. Das wurde verhindert und also von den anderen Parteien, auch von den Grünen, die dann meinten, sie müssen jetzt Sonderberater einsetzen. Diese Sonderberater, Jerzy Montag und Manfred Nötzl, haben dann, ich glaube 2021 war das, diesen Bericht vorgestellt, der eine Katastrophe ist. Also man hat quasi einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo man hätte alle Beteiligten und auch eben an der Vertuschung beteiligten Personen quasi befragen können oder die halt einfach mal in die Öffentlichkeit gekriegt. Jetzt hat man mit Hilfe von zwei Menschen, die ja eigentlich genauso mit der Sache umgegangen sind, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg oder in Halle oder in Dessau, die Beweise quasi, faktische Beweise, physikalische Beweise, quasi völlig ignoriert haben und diesen Fall mit vertuscht haben, indem sie irgendwie 200 bis 300 Seiten, ich glaube 300 Seiten war der Bericht, Text schreiben, wo ein normaler Mensch eigentlich gar nicht mehr, also der mit dem Fall nicht betraut ist, der sich da nicht auskennt, glauben könnte, ja, das kann so sein und man kann diesen Leuten vertrauen, nee, kann man nicht. Also wir waren da vor Ort, als wir diesen Bericht vorgestellt haben. Wir haben die zwingenden Fragen nach dem Feuerzeug nicht beantworten können. Wir haben einfach Beweise ignoriert. Und das ist, was soll man dazu sagen? Also es ist Teil der Vertuschung, es ist Teil, wie die Politik in Sachsen-Anhalt damit umgegangen ist. Und ja, natürlich muss es einen Untersuchungsausschuss geben. Aber wer möchte das im Landtag? Niemand. Also genau, man sieht natürlich, dass diese Fälle in Sachsen-Anhalt sind und dass es in Sachsen-Anhalt einen sehr großen Unwillen gibt, diese Fälle aufzuklären. Aber inwieweit würdest du da auch ist es auch eine bundesdeutsche Verstrickung vielleicht und ein bundesdeutscher Unwille, diesen Fall aufzuklären? Ja, das haben wir ja schon 2013 gesehen, als wir erstmals aufgrund des Brandgutachtens, was wir in Irland haben, organisiert, wo wir ja schon damals bewiesen haben, dass das Brandbild in der Zelle nicht ohne Brandbeschleuniger so entstanden sein kann. Also der Abbrand der Matratze und die Verletzungen, die Uri hatte, die können nicht ohne Brandbeschleuniger so zustande gekommen sein. Und das hat ein Brandsachverständiger in Irland über ein Brandgutachten nachgewiesen. Und wir haben Anzeige beim Generalbundesanwalt gestellt, damals das erste Mal. Und wir haben dem Generalbundesanwalt ganz klar gesagt, dass dieser Fall hier in Sachsen-Anhalt nicht aufgeklärt werden soll oder darf. Auf jeden Fall wird er nicht aufgeklärt. Der Generalbundesanwalt hat sich das angeschaut und hat dann seine Zuständigkeit abgelehnt und hat das immer wieder zurückgegeben an die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, weil wir haben dann weitere Anzeigen formuliert, zuletzt 2017 gegen zwei Polizeibeamte, im Fall Uri Jalloh halt, wo wir ausführlich begründet haben über die Ermittlungsakte, über verschiedene Gutachten, dass Uri sich definitiv nicht selbst umgebracht hat, dass die Polizeibeamten zahlreiche Widersprüche vorgetragen haben, dass Richter nicht darauf eingegangen sind und so weiter. Und die Bundesanwaltschaft oder der Generalbundesanwalt zwar in der Sache mit der Sache betraut ist und auch sich darüber informiert und immer wieder Ausreden findet, zu sagen, wir sehen keinen Zusammenhang zwischen den drei Morden. Selbst wenn zum Beispiel jetzt im Fall von Hans und Rose, da gab es eben auch die Anzeige vom Recherchezentrum und der Familie an den GBA gegen die vier Polizeibeamten, hat er gesagt, dass die Polizeibeamten ihn, also angenommen, die haben ihn draußen abgelehnt, nachdem sie ihn schwer körperlich misshandelt haben, zeigt das ja, dass sie eine Bestrafung oder eine strafrechtliche Verfolgung befürchtet haben und deshalb zeigt das, dass der Rechtsstaat funktioniert. Also diese Begründung, die sich da aus den Fingern gezogen wird, die sind ja wirklich, zeigen einfach, dass es keine richtigen Argumente gibt gegen das, was wir halt vorbringen. Und dass man immer wieder einfach versucht, das wegzuschieben. Und klar, man will das auch auf bundesdeutscher Ebene, also die Justiz in Deutschland, will das nicht aufklären. Wir haben halt Sachsen-Anhalt durchlaufen, aber wir wissen auch eben, dass am Bundesgerichtshof und der Generalbundesanwalt da ebenfalls eigentlich aufgeklärt werden sollte. Und hast ja, obwohl ihr seit 20 Jahren recherchiert, Beweise liefert und ja, das ja auch noch weiter tut, weil Mord ja nicht verjährt. Und daher gibt es ja auch noch die Möglichkeit, immer wieder das Verfahren neu aufzuziehen. Was ist denn jetzt gerade eure Perspektive? Inwiefern arbeitet ihr jetzt nach 20 Jahren nach dem Mord an Uri Jalloh immer noch mit Rechtsanwältin und zum Beispiel auch der Internationalen Unabhängigen Kommission zusammen, um eben die Umstände des Todes aufzuklären? Wir arbeiten am Uri Jalloh-Komplex und gucken, was wir an Beweisen packen, da weiter recherchieren und erbringen können. Was eine Schwierigkeit ist, natürlich, weil die Familien der anderen beiden Opfer bis dato, also die Familie von Mario Bichtmann zum Beispiel, nicht in die Öffentlichkeit geht, zum Beispiel. Also es ist schwierig, weil das, was dann deshalb passiert ist, das ist ein, es blockiert sich selbst. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Die Menschen haben Angst, also die Menschen im Polizeiapparat, also es gibt da auch Leute, die Dinge wissen und die damit nicht okay sind. Und aber auch die Menschen drumherum, also die Menschen in Dessau selbst, also auch Leute, die da was wissen und gesehen haben oder was auch immer gehört haben, auch die haben Angst, das rauszugeben oder an die Öffentlichkeit zu bringen, weil es Repression geben kann. Und das muss man halt immer mitdenken in diesem ganzen Kontext, deswegen zieht sich das auch, weil es schwierig ist, Menschen zu finden, die bereit sind, auszupacken oder den Kampf zu führen, also auch öffentlich zu führen, weil das eben nicht so einfach ist. Also der Alltag in der Stadt Dessau ist halt ein Anreiz, wenn man das von draußen, ne, wenn man einfach von draußen drauf guckt, weil man lebt da nicht mit den, also die Leute laufen ja da frei rum, also die Polizeibeamten, die daran teilgenommen haben, an diesen drei Geschichten, die sind ja alle frei im Fuß. Das ist ziemlich schockierend. Also an sich ist das ja der Skandal überhaupt, dass das so sein kann. Aber das zeugt eben, also das führt eben dazu, dass die Menschen halt auch eingeschüchtert sind und dass es viel schwieriger ist und viel Zeit und Energie benötigt, Menschen zu überzeugen und auch Menschen zu gewinnen, die da den Mut haben, sich gegenzustellen. Jetzt zum Beispiel auch im Fall von Jürgen Rose, die Rechtsmedizinerin, Frau Dr. Romanowski, die erstmals halt als Person aus der Rechtsmedizin, die damals die Leiche von Hans-Jürgen Rose auf dem Tisch hatte, darüber gesprochen hat, was da eigentlich los war in dieser Rechtsmedizin, dass man sich gewundert hat. Weil die Leute in der Rechtsmedizin haben sich gewundert, was in diesem Polizeirevier los ist. Warum, also für die war klar, dass das Schlagstockspuren auf seinem Rücken sind oder Abdrücke von Schlagstücken. Die Menschen brauchen Mut zu und wir wollen denen auch Mut zusprechen und versuchen halt, die Menschen für die Sache zu gewinnen, wie auch Familie Rose. Familie Rose macht das ja jetzt auch einfach, weil sie gesagt hat, das kann nicht sein und es kann nicht sein, dass das als auch so weiterläuft. Das ist so, sie machen das nicht nur eben für ihren Angehörigen, sondern für alle Angehörigen und rufen auch und bitten auch andere Angehörige, sich zu engagieren und ja, Mut zu kriegen, auch rauszukommen mit ihnen. Ein anderes Schlaglicht, das ihr da im letzten Jahr noch gesucht habt oder gelegt habt, war die Suche nach dem Sohn von Uri Jalloh und Cindy Justin, weil es da eine Zwangsadoption von Justin gab nach der Geburt, beziehungsweise einen Kindesraub, also einen Menschenraub durch den Staat. Was genau hat denn da das Amtsgericht und das Jugendamt nach der Geburt des Sohnes erzwungen? Im Prinzip haben sie es vor der Geburt erzwungen. Also die Unterlagen, die uns vorgelegt wurden, zeigen ziemlich deutlich, dass die Mutter eben schon vor der Geburt zur Freigabe zur Adoption gedrängt wurde von Seiten des Jugendamts, seit der Vater, also Uri hatte da gar kein Mitspracherecht. Und als er dann geboren war, das Baby, haben die das dann einfach aus dem Krankenhaus abgeholt. Der Vater, also Uri, hat seine Vaterschaftserklärung gemacht und alles. Also alles war von seiner Seite quasi geklärt und die Mutter, also Cindy, hatte auch die Vaterschaft von Uri anerkannt, so war halt seine Vaterschaft vollumfänglich anerkannt. Cindy hat die Adoptionspapiere unterschrieben gehabt, aber sie hat es zu einem Zeitpunkt getan, wo es eigentlich gar nicht rechtlich möglich gewesen wäre, weil man als Mutter erst 8 Wochen nach der Geburt wieder geschäftsfähig ist, sag ich mal. Das heißt, richtige Adoptionspapiere kann sie erst 8 Wochen später unterschreiben. Ja, man hat das Kind halt schon kurz nach der Geburt aus dem Krankenhaus abgeholt. Cindy war zu dem Zeitpunkt halt labil und nicht in der Lage, sich da irgendwie gegen zu wehren. Uri wurde nicht ernst genommen. Der Sohn kam in eine andere Familie und ist dann erstmal als Pflegekind in dieser Familie gewesen. Dann, nachdem Uri verstorben war, ist er die Adoption vollumfänglich rechtskräftig geworden. Das alles ist ein ziemlich tragischer Prozess, aber was vielleicht gut ist an der Sache, ist, dass wir sagen können, dass es dem Sohn, der jetzt mittlerweile über 20 ist, dass es dem gut geht und der ein gutes Leben hatte und sehr glücklich, als eine glückliche Kindheit und dem es ja, einfach gut ging, da wo er hingekommen ist. Das ist vielleicht nochmal das einzig Gute irgendwie an der tragischen Adoptionsgeschichte, die da lief. Ja. Wenn wir nochmal heute auf den Tag auch blicken, heute der 7. Januar, nachher findet auch die Demonstration in Dessau statt. Wie blickt ihr als Initiative jetzt heute auf diesen 20. Jahrestag und vielleicht auch auf die Demonstration heute Nachmittag in Dessau? Ja, 20. Jahrestag ist halt ein besonderer Tag, aber an und für sich ist es jedes Jahr ein besonderer Tag, an dem man nochmal das reflektiert, also von unserer Seite, was wir erreicht haben und auch also in dem Jahr davor, wie hart der Kampf an sich eigentlich ist, den wir da führen und wo wir uns teilweise die Zähne ausbeißen an einfach Problemen, vor die wir gestellt werden. Was auch immer irgendwie mitschwingt, ist, dass man eben an dem Ort ist, an dem das passiert ist, an dem mehrere Menschen umgebracht wurden. Aber das Gute ist, dass so viele Leute mittlerweile zur Demonstration kommen, weil früher, vor 2012, ich glaube 2013 war so ein Wendepunkt, als wir das Gutachten dann veröffentlicht haben. Nee, 2014, dann haben wir 2013 das Gutachten, das Brandgutachten veröffentlicht und dann haben wir ein anderes Standing in der Gesellschaft bekommen. Weil vorher waren immer nur so 150 bis 400 Leute in Dessau und das hat sich dann mit der Veröffentlichung unserer Aufklärungsarbeit verändert und es wurden immer mehr Leute, die kamen und heute auch kommen. Und das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl, dass mittlerweile so viele Leute Bescheid wissen und an unserer Seite stehen. Außerdem ist es ein Tag, an dem eben auch andere Initiativen und Angehörige von Opfern von Polizeigewalt und Polizeimord da sein werden. Und dass es einen Raum gibt oder einen Ort gibt, an dem man halt eben diese Solidarität erfährt, aber man ist halt eben auch vor Ort und man ist da an den Häusern oder an den Institutionen, die das eben mit zu verantworten haben. Nicht nur das Polizeirevier, sondern auch die Staatsanwaltschaft in Dessau, das Landgericht in Dessau. Und es wird natürlich auch Alberto Adriano gedacht, der von Neonazis im Dessauer Stadtpark totgeschlagen wurde. Deswegen ist es ja einfach ein besonderer Tag an einem krassen Ort mit vielen, vielen solidarischen Menschen, und die sich da einmal im Jahr irgendwie den Raum nehmen, um zu gedenken und auch die Wut auf die Straße zu tragen. Gefährliche Orte, Gefahrengebiete, das sind Begriffe, mit denen die Polizei Gebiete beschreibt, in denen sie sich mehr Rechte herausnimmt als sonst. Doch wo diese Orte sind, ist meistens geheim. Wir haben mit zwei Aktivistinnen aus Leipzig gesprochen. Die beiden haben nämlich einen Atlas der Gefahrengebiete gebaut. Vielleicht zum Anfang einer Karte über gefährliche Orte. Was sind denn eigentlich diese gefährlichen Orte? Wie entstehen die und wer legt das überhaupt fest? Ja, also gefährliche Orte sind erstmal grundsätzlich Bereiche, Orte, die einen Kriminalitätsschwerpunkt zugeschrieben bekommen, also ein erhöhtes vermeintliches Straftatenaufkommen und in denen aufgrund dessen dann die Polizei verdachtsunabhängig kontrollieren darf. Gefährliche Orte ist jetzt auch kein so offizieller juristischer Begriff, sondern eher so ein juristischer Arbeitsbegriff beziehungsweise so eine polizeifachliche Bezeichnung. Viele kennen das, also je nachdem, in welchem Bundesland man auch wohnt oder unterwegs ist oder sich damit beschäftigt, heißt das auch anders. Also in Berlin zum Beispiel ist es halt KBO, also kriminalitätsbelasteter Ort, aber in anderen Orten ist es dann zum Beispiel auch Gefahrenort, Kriminalitätshotspot, Kriminalitätsbrennpunkt und ähnliches. Genau, und in diesen spezifisch festgelegten Bereichen ist allein nur der Ortsaufenthalt letztendlich die Grundlage für besondere Befugnisse der Polizei und halt nicht, wie sonst, die Verfolgung von konkreten Straftaten oder die Gefahrenabwehr. Also es braucht in dem Fall halt einfach keinen Verdacht und keine Begründung, und diese Orte können auch dynamisch ausgerufen bzw. auch ausgelegt werden. Das bedeutet, das bezieht sich jetzt nicht nur konstant auf spezifische Orte, sondern kann auch bei Sachen wie zum Beispiel Demos oder Großveranstaltungen festgelegt werden. Und es gibt, es gibt halt Regelungen dafür in jedem Bundesland. Und die Befugnisse sind sehr ähnlich, nicht deckungsgleich, aber gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Kommt letztendlich dadurch zustande, dass halt die zuständigen Polizeidienststellen das halt festlegen. Aufgrund entweder von tatsächlichem Straftatenaufkommen oder erfahrungsgemäßem Straftatenaufkommen. Also da merkt man, glaube ich, auch schon so, wie vage teilweise auch so diese Begründung dafür ist. Also erfahrungsgemäß ist zum Beispiel in Baden-Württemberg und Sachsen. Genau, das heißt, da muss dann zum Beispiel auch nicht die Kriminalitätsstatistik, die auch nochmal also an sich natürlich sehr kritikwürdig ist oder halt auf jeden Fall nicht das Straftatenaufkommen zeigt, sondern nur das Meldeverhalten der Polizei, aber die muss dann nicht mal die Kriminalitätsstatistik muss herangezogen werden. Da sind ist die Polizei recht autonom eigentlich, außer in Bremen. Da wurde auch, aber nur aufgrund von außerparlamentarischem Druck, aber auch also Druck innerhalb des Parlaments, müssen diese Orte mit dem Innenministerium abgestimmt werden. Genau, und was letztendlich halt die Polizei an diesen Orten halt darf, was sie sonst eigentlich nicht darf, es gibt dann auch nochmal so ein paar Sonderregelungen, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Genau, ist halt, dass sie letztendlich verdachtsunabhängig und anlasslos die Leute anhalten und kontrollieren darf. Das ist dann, beinhaltet dann immer eine Identitätskontrolle und eine Personenkontrolle und nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen auch eine Taschenkontrolle. Als Beispiel für so einen gefährlichen Orten geben wir öfter die Eisenbahnstraße in Leipzig, Sachsen. Da ist es schon immer irgendwie, in den Medien wird das als der gefährlichste Ort Deutschlands betitelt oder die schlimmste Straße Deutschlands, auch mit vielen rassistischen Zuschreibungen eben in diesen Medien, zum Beispiel die Bild-Zeitung. Auch schon immer dort stattgefunden haben polizeiliche Maßnahmen. Seit 2018 war diese Eisenbahnstraße dann die erste Waffenverbotszone Sachsens und wurde bereits zuvor als sogenannter gefährlicher Ort deklariert. Also finden dort immer wieder verdachtsunabhängige Kontrollen statt. Hohe Bußgelder für irgendwie einen Stock, der mittlerweile schon als Waffe gelten kann, von 1.000 bis 10.000 Euro für den Waffenbesitz eben in dem Fall. In Realität ist dieser Ort halt ein lebendiger, multikultureller Stadtteil, in dem schon stigmatisierte Menschen immer weiter stigmatisiert wird zur Marginalisierung eben dieser Menschen, die dort leben vor Ort. Ihr habt jetzt schon gesagt, die Polizei darf an diesen Orten einfach so Leute anhalten, kontrollieren, Rucksäcke, Taschen durchsuchen, Personalien aufnehmen. Habt ihr irgendwelche Handlungsempfehlungen für linke Personen, marginalisierte Personengruppen, die diese Orte benutzen wollen oder müssen? Ja, also erstmal ist es ja, kann man da gar nicht so viel praktisch machen, würde ich jetzt mal sagen. Du kannst halt natürlich wissen, wo gerade vermutlich dieser Ort ist. Das ist leider gar nicht so einfach, da erstens diese Orte nicht mitgeteilt werden. Also im Großteil der Bundesländer werden diese Orte nicht öffentlich mitgeteilt. Und selbst wenn sie mitgeteilt werden, dann meistens erst im Nachhinein. Also wir wissen gar nicht unbedingt, wo im Augenblick gerade jetzt diese gefährlichen Orte gerade sind. Das findet meistens erst über die Veröffentlichung im Nachhinein dann statt. An diesen vorher genannten Orten, wie das zum Beispiel bei Großveranstaltungen der Fall ist, kann man natürlich sagen, möglicherweise könnte man versuchen, diese Orte zu meiden oder eben nicht dorthin zu gehen. Das führte aber dazu, dass du dann halt eben aus diesem öffentlichen Raum dann ausgeschlossen wirst. Natürlich kannst du auch aufpassen beim Mitführen von gefährlichen Gegenständen wie Stöcken oder, keine Ahnung, Messern oder auch illegalisierten Drogen könnte man natürlich nicht mitnehmen. Allerdings politisch gibt es da vielleicht mehr Handlungsoptionen. Man könnte einfach das Bewusstsein bei seinen Mitmenschen stärken für das Konzept des gefährlichen Orts und das auch problematisieren, dass es diese Orte gibt in einfach dem öffentlichen Raum, in dem man sich vielleicht auch im Alltag aufhält. Des Weiteren könnte man sich auch wehren gegen die Normalisierung erweiterter Polizeibefugnisse. Zum Beispiel findet dieses abgeschlossene Sicherheitspaket gar nicht so sehr dass diese ganze Situation nochmal verschärft, nochmal mehr hinaus über dieses Konzept des gefährlichen Orts hinaus, findet meiner Meinung nach nicht so viel Beachtung, wie es eigentlich sollte. Vielleicht noch, was mir gerade noch eingefallen ist bezüglich, was Leute machen können vor Ort. Also es gibt seit diesem Sommer auch eine Extra-Regelung in Sachsen. Ich weiß nicht, in welchen Bundesländern die noch gilt, aber dass man so Kontrollquittungen beantragen kann, wenn man in einer Waffenverbotszone oder in einem gefährlichen Ort, ich bin mir gar nicht ganz sicher, kontrolliert wird. Das ist natürlich halt auch voll hilfreich, um dann halt auch im Nachhinein nachvollziehen zu können, okay, also warum wurde jetzt diese spezifische Person eigentlich, oder warum wurde jetzt in dem Fall ich kontrolliert? Ihr habt gerade gesagt, es ist oft sehr schwierig zu wissen, wo diese Orte überhaupt sind. Ihr habt ja eine Karte angelegt, wo einige von diesen Orten zu sehen sind. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt diese Karte zu schaffen? Wir beide wohnen auch in der Nähe, so rund um die Eisenbahnstraße, und kriegen das natürlich irgendwie auch hautnah mit. Und wir sehen immer wieder Racial Profiling so im Kiez. Und das sensibilisiert natürlich irgendwie da drauf. Und dann halt auch noch so einfach, also Weiterbildung, Vorträge auch teilweise von Copwatch zu den gefährlichen Orten. Aber auch dann zum Beispiel die KGP Sachsen, also die Kooperation gegen Polizeigewalt. Die haben das eigentlich, also die, so die Inspiration geliefert, weil die eine Karte für Sachsen halt immer gemacht haben und haben halt die kleinen Anfragen quasi da immer auf so einer Karte visualisiert. Und genau das hat dann quasi so ein bisschen auch zur Inspiration geführt, halt so, okay, warum gibt es das eigentlich nicht auf bundesweiter Ebene? Das war dann so ein bisschen das Ziel, das Ganze zusammenzutragen. Und ja, sind auch irgendwie einfach große Fans von halt irgendwie so Visualisierung über Karten, zum Beispiel auch von der Polizeischüsse-Karte von Zielib oder so. Kleine Anfragen in Sachsen habt ihr schon erwähnt. Habt ihr auch Infos über andere Bundesländer? Wo kriegt ihr die Infos für die Karte her? Ja, also hauptsächlich sind das schon also die parlamentarischen Anfragen, wobei leider dieses Projekt Kleine Anfragen nicht mehr ganz hilfreich ist, da dort der Service im Prinzip eingestellt ist seit 2020, glaube ich. Allerdings, das Projekt ist natürlich unterstützenswert. Wäre schön, wenn die weitermachen. Tatsächlich müssen wir die uns dann tatsächlich direkt von den Behörden, wenn die veröffentlichen, an irgendeiner Stelle, was natürlich auch super intransparent ist, also dass man einfach nicht keinen Ort hat, wo man alle Veröffentlichungen der Landtage findet. Ja, hauptsächlich über diese kleinen Anfragen. Dann als zweite Quelle haben wir eben diese behördlichen Webseiten, die es bei manchen Bundesländern auch gibt, wo dann tatsächlich wie bei Bremen oder Berlin, wo dann mehr oder weniger genau diese gefährlichen Orte auch aufgelistet sind. Sogar dann meistens recht aktuell. Also wir wissen aktuell, wo die gefährlichen Orte bei Bremen und wo sie bei Berlin sind. Vielleicht nicht so geografisch sehr genau, aber wenigstens zeitlich hochauflösend. Dann manche Orte findet man nur über Medienberichte. Da fragen wir uns auch ein bisschen, woher die Medien im Prinzip dann diese Insider-Informationen haben. Eine weitere Informationsquelle wäre, der fragt den Staat bzw. die Informationsfreiheitsanfragen, die aufgrund der länderspezifischen Transparenzgesetze dann von einfach Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden können. Und ja, dann auch einfach Internetrecherche. In manchen Ländern scheint es ja mehr gefährliche Orte zu geben, in anderen scheinbar nicht, oder die sind auf jeden Fall auf der Karte schwarze Flecken. Könnt ihr sagen, woran das liegt, dass es in manchen Bundesländern in Anführungsstrichen keine Gefahrengebiete gibt, oder habt ihr einfach keine Daten für diese Bundesländer? Also das hat tatsächlich unterschiedliche Gründe, aber welche so recht klar sind, sind zum Beispiel in Niedersachsen, Hessen und Bayern, da sind tatsächlich ja also eigentlich gar keine, beziehungsweise in Bayern nur ein paar, weil das sind die drei Bundesländer, die einfach die Veröffentlichung verweigern, auch auf Nachfrage, und sagen, das greift irgendwie zu sehr in das Einsatzgeschehen ein und dann wüssten ja quasi potenzielle StraftäterInnen, wo sie sich nicht aufhalten sollten, und die veröffentlichen das gar nicht. Die paar, die man in Bayern sieht, die sieht man auch nur, weil da abgefragt wurde quasi über den Weg von, wo Videoüberwachung stattfindet. Also es wurde gefragt, an welchen gefährlichen Orten findet Videoüberwachung statt. Und darüber mussten diese sieben Orte veröffentlicht werden. Genau, deswegen sind da so ein paar Punkte. Und sonst halt zum Beispiel im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es halt einfach nahezu keinen zivilgesellschaftlichen Druck darauf. Genau, also da ist teilweise auch das Konzept vielleicht nicht bekannt. Es gibt auch einfach in den Bundesländern nicht so viele polizeikritische oder repressionskritische AkteurInnen. wie es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in Leipzig und Sachsen der Fall ist oder in Berlin oder so. Und dann halt noch so, wie zum Beispiel, also in Thüringen sind es ja auch nur so ein paar. Da haben wir so das Gefühl, dass das Konzept einfach gar nicht so krass viel sei. Und ja, genau, das ist also so, also hat quasi so unterschiedliche Gründe und ist dann auch einfach abhängig davon, wie die unterschiedlichen Bundesländer das halt nutzen. Also so zum Beispiel in Schleswig-Holstein sind auch viele von den Punkten sind halt tatsächlich so sehr veranstaltungsspezifische Sachen. Also da war zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, Wacken war mal irgendwie ein gefährlicher Ort für ein paar Tage oder das Hells Angels Haus oder so, weil die da irgendeine Geburtstagsfeier gefeiert haben oder so, aber und das machen jetzt aber auch nicht alle Bundesländer so, deswegen, genau, gibt es da einfach so regionale Unterschiede. Jetzt, ich würde vielleicht nochmal kurz was dazu sagen, warum wir das machen, oder vielleicht kam es bisher auch in unserem Gespräch vielleicht auch noch nicht ganz durch. Irgendwie ist der, also das, was wir anprangern, ist ja eigentlich hauptsächlich dieser Eingriff in die BürgerInnen und Bürger, also die in die BürgerInnenrechte. Die Identitätskontrolle an so welchen Orten, die man dann durchführt, oder auch die Personenkontrolle und die Taschenkontrolle, die findet ja nur auf der Basis statt, dass diese Person sich an einem Ort aufhält. Und dass dieser Ort eben nicht rein willkürlich ausgewählt wird, sondern der wird von der Polizei ausgewählt. Und die BürgerInnenrechte dieser Person werden nur aufgrund dessen beschränkt. Ich glaube, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass das irgendwie das ist, was mich wütend macht. Und dann gibt es natürlich nochmal irgendwie ganz, also einfach super viele Probleme, die das dann auch weiterhin auslöst. Also gerade so Thema, ja, irgendwie Racial Profiling und so weiter. Also wen betrifft das dann am Ende? Also gerade auch marginalisierte Menschen. Weil halt einfach natürlich, wenn der Verdacht wegfällt, nicht, dass das die Polizei sich auch einfach aus den Fingern ziehen könnte, das machen sie ja so oder so. Aber wenn der Verdacht wegfällt, dann ist natürlich bei einer Polizei, wo halt einfach super viele rechtsextreme Verdachtsfälle immer wieder öffentlich werden, die halt schon starke Tendenzen nach rechts haben, wo rassistische Denkmuster gang und gäbe sind, ist halt die Frage, auf was wird dann zurückgegriffen? Und das sind halt vorgefertigte Denkmuster, das sind Stereotype. Und dadurch ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass halt besonders People of Color und schwarze Menschen halt kontrolliert und auch dadurch kriminalisiert werden. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und das halt auch, also bei der Polizei halt einfach als eine, dadurch eine riesen Machtkonzentration ohne Kontrollmechanismen gibt, ist natürlich total problematisch. Also weil sie sind ja letztendlich die, die das Ganze festlegen und die das Ganze umsetzen, ohne ein Kontrollorgan. Das ist quasi eine komplette Autonomie für irgendwie so die Staatsgewalt. Und ja, das ist, also sollte man auf jeden Fall so aus machtkritischer Perspektive hinterfragen. Genau, und dann ist halt auch so dieses ganze Thema, was irgendwie auch schon vorhin kurz angedeutet wurde mit den Kriminalitätsstatistiken, die dann teilweise herangezogen werden, ist natürlich total fragwürdig, weil man das auch irgendwie als self-fulfilling prophecy ansehen kann. Das heißt, es wird einen Grund dafür gefunden, warum jetzt dieser Ort kriminalisiert oder warum dieser Ort kriminalisiert und auch dort häufig kontrolliert wird und das ein gefährlicher Ort wird. Das heißt, die Polizei geht da auch mehr, natürlich mehr rein, kontrolliert mehr und findet halt auch einfach mehr und kriegt dadurch wieder mehr Legitimation, das als gefährlichen Ort auszurufen. Und es ist quasi so ein bisschen wie so ein Zirkelschluss. Und das sind alles so Problematiken, auch irgendwie so, dass das natürlich total im Zeichen steht von einem fortschreitenden Autoritarismus, der irgendwie halt einfach problematisiert werden sollte. Ich glaube auch, dieses neue Sicherheitspaket wird das alles nochmal über einen Haufen werfen, da wir auch, also ein verschärftes Waffenrecht wurde beschlossen, weitere Kontrollbefugnisse bei Großveranstaltungen, dann neben so bestimmten migrationspolitischen Sachen auch noch eben diese Sachen, die auch für den öffentlichen Raum praktisch gelten. Wie sich dann diese Kontrollbereiche oder diese gefährlichen Orte verändern werden, also in der Praxis, können wir ja nur irgendwie mutmaßen, aber vermutlich wird es eine Ausweitung geben, also auf noch mehr öffentlichen Raum, auf Schulen, soweit ich das weiß, auf Bahnhöfe, die ja sowieso schon ein kontrollierter Ort sind, eben auf praktisch den gesamten öffentlichen Raum. Okay, letzte Frage. Wie kann man euch denn unterstützen? Also ich glaube, uns, das hatten wir auch auf der Website geschrieben, uns hilft es halt total, wenn uns die Orte zugeschickt werden Und wenn wir halt einfach versuchen können, zumindest, also wir können ja quasi keine komplette Aktualität herstellen, aber zumindest halt da rankommen, dass wir dann quasi nicht immer noch das Internet weiterhin durchforsten müssen, sondern meistens ja auch irgendwelche Leute, die halt sowieso dazu arbeiten in den Bundesländern, das mitbekommen, wenn das wieder neu veröffentlicht wird und uns dann einfach kurz eine Mail schicken. Ich glaube, das ist total hilfreich. Und wenn darauf halt weiterhin aufmerksam gemacht wird und vor allem halt in den Bundesländern, wo es halt einfach noch gar keine Kritik oder so Einhegung dieser ganzen Praxis gibt, dass da auch einfach Druck gemacht wird, auch auf die Parlamente halt diese Praxis einfach einzuschränken und halt dem nicht immer noch mehr Befugnisse zu geben. Den Überwacht-Atlas findet ihr unter überwacht-atlas.netlify.app. Wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes. Jetzt gibt's aber noch ein passendes Lied, nämlich Gefahrengebiet von Geigerzähler. Ausweise, bitte. Tina wollte nur Schrippen holen, da hat man ihr plötzlich die Zeit gestohlen, was ihr seit kurzem fast täglich geschieht. Sie lebt nämlich im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Seine Wohnung mittendrin, was für ein Scheiß. Jetzt schleicht er sich heimlich zu seiner Arbeit und hat für diesen ganzen Quatsch doch gar keine Zeit. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Das kann man doch verstehen, ihre Liebste um die Ecke mal besuchen gehen. Jetzt steht sie auf der Straße und kickt ganz verliebt und fragt sich, wann sie ihren Ausweis wieder kriegt. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Lässt seine großen Kinder kurz allein, da springt das SEK zum Fenster rein. Sie haben Waffen, das ist sehr schön, man kann die Freude in den Kinderaugen sehen. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben in Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben in Gefahrengebiet. Wollt ihr das Ganze mal wirklich verstehen, dann müsst ihr uns einfach mal besuchen gehen. Im Gefahrengebiet gibt's sogar Kaffee und Kuchen. wenn es uns wirklich mal besuchen. Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen. Was ist nicht alles passiert in diesem Jahr? Eine Atempause gönnt uns die Welt keinesfalls. Und wie steht es da um die Anarchie? Hat diese eine Pause eingelegt? Natürlich nicht. Sie ist umtriebig wie eh und je, was nicht zuletzt uns allen ein Ansporn sein sollte, es ihr nachzumachen. Und damit begeben wir uns auf unsere allmonatliche Tournee durch die deutschsprachige Medienlandschaft. Wir beginnen mit dem Kurier aus Österreich, der uns mit einem neuen Stück am Wiener Theater der Jugend bekannt macht, Heidi. Ja, ihr habt richtig gehört, Heidi. Selbst 150 Jahre nach Entstehung des ursprünglichen Romans wird der Stoff noch verarbeitet. Anarchie auf der Alm, verspricht der Artikel und versteckt doch den wichtigsten Teil hinter der Bezahlschranke. Typisch. Heidi ist aber recht ausgefuchst, so dass es ihr gelang, einen weiteren Artikel bei puls24.at unterzubringen. Dort lautet der Titel Heidi im Theater der Jugend. Die Macht der Anarchie. Zur Handlung heißt es dort: Anarchie auf der Alm braucht einen Gegenpol, um zur Geltung zu kommen. Der wird recht kräftig gezeichnet. Im Tal werden laufend Prozessionen veranstaltet und regiert unter Führung des Großbauern eine rabiate Mir-San-Mir-Mentalität. Und in Frankfurt, wohin Heidi später zur Erziehung zwangsverschickt wird, arbeitet man im Heim an Konzepten, mit denen man die Welt am deutschen Wesen genesen lassen will. Disziplin und Kultur lautet hier das Bildungsziel. Das klingt natürlich ziemlich repressiv. Glücklicherweise gibt es auch in diesem strengen Regime einen heimlichen Widerstandskämpfer, Verbündete und vor allem mit Peter einen guten Freund, der nicht locker lässt, bis die Heidi befreit und die Anarchie die Despotie besiegt hat. Auf jeden Fall eine sehr schöne Aufzählung all der Dinge, die wir für eine gelungene Umgestaltung der Gesellschaft benötigen. Widerstandsgeist, Gefährtinnen und BündnispartnerInnen. Heidi sei Dank. Beim Neuen Deutschland geht es überraschenderweise um Fußball. Und so lautet die Überschrift ihres Artikels denn auch: Nachspielzeit, Minuten der Anarchie. Der Teaser lässt uns zwar erstmal daran zweifeln, wie ernst die Zeitung es mit der Anarchie meint. Die Nachspielzeit im Fußball verspricht grandioses Chaos. Aber wie lange darf sie dauern? Aber wir lassen uns dennoch nicht ins Boxhorn jagen und lesen weiter. Die schönsten und schlimmsten Dinge im Fußball passieren in der Nachspielzeit. Wenn der oder die vierte Offizielle an der Seitenlinie die Anzeigetafel mit den zusätzlich zu spielenden Minuten aufblinken lässt, ist plötzlich alles möglich. Sichere Siege verwandeln sich in herzzerreißende Niederlagen und umgekehrt. Tagelang ausgetüftelte Matchpläne werden über den Haufen geworfen. Na, dann ist ja alles klar. Wenn die Minuten der Anarchie anbrechen, dann wird alles möglich. Jetzt müssen wir diese Minuten nur noch einleiten. Leider lassen sie sich nicht wie die Nachspielzeit einfach am grünen Tisch bestimmen. Damit sich endlich was ändert, müssen wir auch etwas wagen. Nur was genau? In den Kabinett-Nachrichten zur Behindertenpolitik beschäftigt sich Stefan Laux genau mit dieser Frage. Mehr Anarchie wagen? Lautet der Titel seiner Kolumne, in der er zunächst kritisch anmerkt, dass der virtuelle Wunschzettel in Sachen Inklusion mal wieder unerfüllt geblieben ist. Dann schreibt er: Braucht es in Zukunft vielleicht ein behindertenpolitisches Manifest? Mehr Anarchie wagen? In Anlehnung an Willy Brandts Regierungserklärung von 1969 wäre das wahrscheinlich kein erfolgversprechender Wahlslogan für die kommende Bundestagswahl. Für die AktivistInnen-Szene der behindertenpolitischen Community vielleicht aber schon. In dem Artikel geht es darum, aus der eigenen Blase rauszugehen und aktiv zu werden. Weiter heißt es dort: Die Betroffenen selbst in den Sondereinrichtungen haben das Ihrige dazugetan. Ihren Anarchismus nennt man im sonderpädagogischen Fachjargon Verhaltensauffälligkeit. Ihre Bewegung, die der Systemsprenger. Manchen von ihnen ist es nicht einmal erlaubt, in Werkstätten für beeinträchtigte Menschen zu arbeiten. Nicht werkstattfähig. Geschweige denn auf dem ersten Arbeitsmarkt. Im schlimmsten Fall werden sie mit Medikamenten ruhiggestellt. Das war ganz schön direkt und eindringlich. Der Autor ruft dazu auf, ein behindertenpolitisches Manifest zu verfassen, und zwar in Zusammenarbeit mit möglichen Verbündeten. Wir drücken dabei die Daumen. Zu guter Letzt noch die weiteren Highlights des Monats, auf die wir nicht im Detail eingehen konnten. Das Westfalenblatt legt sich ins Zeug und ruft aus: Es lebe die kindliche Anarchie. Auf der gemeinsamen Website der Sindelfinger Zeitung und der Böblinger Zeitung lesen wir, dass uns in Sindelfingen klassischer Swing- und Alphorn-Anarchie erwarten. Der Tagesspiegel fasst das Porträt des Wagenbach Verlags so zusammen: Anarchie und Vernunft. Und eine kulinarische Website berichtet von der neuen Punky Panda Bar in Köln, denn dort gilt: Anarchie trifft Asien. Und damit freuen wir uns auf die kommenden waghalsigen Abenteuer der Anarchie in diesem neuen Jahr 2025. Das war's auch schon wieder von uns. Wir hoffen, ihr seid mit unserem Podcast gut im neuen Jahr angekommen. Schreibt uns euer Feedback oder macht bei uns mit. Ihr erreicht uns unter aradio-berlin@riser.net oder auf Mastodon unter aradio-berlin. Und jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.